Jordan, red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan. Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA, meine Jordans. Meine Jordans. 10 Meter Radius, halt Abstand, du Drecksau. Die Schuhe sehen wie geleckt aus, mach kein Fleck drauf. Jordans, die Einser, die Dreier, die Vierer von Nike. Scheiß mal auf Fila, scheiß mal auf drei Streifen. Ich helf dir beim Einkleiden, Regel Nummer 1: Was weiß ist, muss weiß bleiben. Trag nur diese Sachen mit nem Swoosh oder Jordan. Es gibt Leute, die für diesen Schuh sogar morden. Entweder er geht sie sich am Kudamm besorgen, oder für mich ist dieser Loser gestorben. Ich bin mir ne akkurate Schleife und da tanz ich. Hinten auf der Jacke steht ne weiße 23. Also red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan. Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA, meine Jordans. Meine Jordans. 5 Meter Radius, halt Abstand, du Vogel. Die zeitlose Mode, die Anmachmethode. Die Jordan, die Sechser, die Neuner, die Elfer. Ich brauch neue, mach Geld klar. Scheiß auf deine Adidas, Kinect, ich bin J-Fan. Trage meine Elfer in Original Space Jam. Ich brauch Geld, J-Set meiner Kindheit. Weiß, blau, gelb, Spike Lee, Spizike. Angebot Nike Town, morgen wird bestellt. Schwarzmarkt, scheiß drauf, die Jordan sind gefälscht. Plain Black T-Shirt, Breitling 7er. Meine J's passen perfekt zu meiner G-Star-Kinne. Red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan. Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA, meine Jordans. Meine Jordans. 10 Meter Radius, halt Abstand, du Vollidiot. Kaum hab ich die Dreier an, denk ich bin Hollywood. Mir egal, was hobbylose Wichser von mir denken. Ich bin nicht Robin Hood und es gibt nichts zu verschenken. 2 zu der 3, geil, cooler Style. Ich habe einen Schuh in schwarz und einen Schuh in weiß. Meine J's. Er sieht aus wie der Stern, da vorn auf dem Benz. Frisch aus dem Nike Town, der Jordan, er glänzt. Leute fragen mich, Sido, was kann denn dieser Schuh so? Kann er sich verwandeln? Nein, er passt zu meiner Hublot. Passt zu meinem Scheitel und er passt zu diesem Mann. Doch sie passen nicht zu dir, also fasse sie nicht an. Red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan. Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA, meine Jordans. Meine Jordans. Meine Jordans.